Wenn mich hin und wieder die deutsche Misere total übermannt und Wut und Abscheu bis zur Verzweiflung in mir hochtreibt, dann beneide ich immer meine Frau und bilde mir ein, dass sie es als Österreicherin so viel besser hat. Wir haben so unsere Bezichtigungsrituale. Ich rede von der kleinen, verrotteten, vom Antisemitismus durchwaberten Alpenrepublik, die unverdient und nur um Haaresbreite an diesem deutschen Verhängnis vorbeigeschlittert ist, geteilt zu werden. Der Wahnsinn zweier Staaten, die man schließlich auf Leben und Tod den beiden verschiedenen Lagern zugeschlagen hat und die dieses Elend in den jeweiligen Bevölkerungsmehrheiten sogar verinnerlicht haben. Meine Frau kontert dann immer mit einer für mich zutiefst quälenden Vermutung, dass ich selber mich irgendwann habe teilen lassen und seitdem geteilt bin und dass diese Berliner Mauer mitten durch mich hindurchgeht. In solchen Augenblicken hilft mir dann nur noch diese ganz alte Solidarität, die es nach 1933 für mich gab und der ich auch mein Leben verdanke. Dann tauchen die Bilder der alten Freunde und Genossen auf, jener wenigen, die nicht aufgeben wollten und die nie aufgegeben haben und die im Laufe der langen Schreckensjahre fast alle umgekommen sind, denen schon 1933 die SA-Hilfspolizisten auf den Revieren die Zähne eingeschlagen haben, die man in Kellern traktiert hat, die in den Gefängnissen gesessen haben und in den Lagern. Und manche kamen vorübergehend mal wieder frei und konnten untertauchen. Und die, deren Namen ich heute noch erinnere und deren Gesichter heute noch vor mir auftauchen, die haben immer weitergemacht, bis zum Frühjahr 1945. Und die allerletzten haben am Fleischerhaken geendet, in den Mordkellern von Plötzensee. Ich fühle mich dann betroffen vom eigenen Versäumnis diesen Menschen gegenüber. Ich habe Berge von Material zusammengetragen, aber das Buch, das ich dann Anfang der 50er Jahre schreiben wollte, habe ich nie geschrieben. Vielleicht war ich schon damals ganz tief da drinnen geteilt und unfähig, zugunsten dieser wenigen das niederzuschreiben, was die vielen für ihre ekelerregenden Zwecke dann immer so geschickt und schamlos ausnutzen.